dein Mitleid meiner Erbarmung. Tröstet uns und macht uns frei. Tröstet uns und macht uns frei. Tröstet uns und macht uns frei, und macht uns frei. Und macht uns frei.